Heute mit dem Dominik. Ja, hallo. Und mit dem Marcel. Konnichiwa. Und dem Martin. Konnichiwas? Ich habe ich habe mir schon wie in der letzten Sendung vorgenommen, dich ein bisschen japanisch zu provozieren, indem ich irgendwelche Begriffe in die Gegend werfe, die überhaupt nicht passen. Mhm. Ich versuche ja jedes Mal eine neue Begrüßung auszudenken, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, ohne den Dom zu wiederholen. Verstehe. Aber egal, wir sind bei den Errata, wie immer. Chi und nicht Chi. Chi? Chi? Ja. Aber das nur am Rande. Konnichiwa. Ja, besser. Besser? Ja. Gut. Guck dir da. Sagst du es auch nochmal, bitte. Nee. Ach Mann. Ich bin I'm not your monkey. So. Das ist kein Monkey. Das ist Parrot. Parrot, ja. Parrot. Okay. Habe ich schon Hallo gesagt? Nee, oder? Hallo. Hallo Martin. Hallo Marcel. Jetzt hatte ich meine Hallo Dominik zu dir gesagt. Das ist auch lustig. So. Ja, die Leute können uns sowieso nicht unterscheiden. Ja, da müssen wir jetzt, glaube ich, durch, oder? Ja, also, pfeift jetzt wieder. Haben wir ja nicht wirklich. Nee. Ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme, was natürlich dann sicher bedeutet, dass es auf der Aufnahme ist, aber wir machen jetzt einfach weiter. Ja, so lange, wie wir es aushalten. Ja. Errata. Vielleicht jetzt auch eine kurze Sendung dann. Errata, du hast... Errata, erstens, es pfeift. Das ist nicht gut. Zweitens, ich habe natürlich wieder große Ungenauigkeiten in die letzte Sendung einfließen lassen, gerade was die Nomenklatur angeht. Wir haben vom Abgeordnetenhaus gesprochen, dass es so toll ist, dass in den Stadtstaaten das gar nicht Landtag heißt, sondern Abgeordnetenhaus. Ist natürlich nur teilweise richtig. In den Hansestädten heißt das Abgeordnetenhaus Bürgerschaft. Mhm. Das ist übrigens auch in den anderen Hansestädten, die kein Bundesland bilden, noch so. Hat aber eine andere Funktion, weil es ja da die Stadtverwaltung dann ist. Und zweitens, ich habe gesagt, es gibt auf der FSA, da kommen wir später nochmal dazu, den unaufgeregten Block. Der unaufgeregte Block existierte nicht, sondern es war der undramatische Block. Echt, haben wir unaufgeregt die ganze Zeit gesagt? Ich dachte, wir hätten auch mal undramatisch gesagt. Also ja, ich habe leider nur auf meine eigenen Fehler geachtet, deswegen weiß ich das nicht genau. Ja, aber ich habe auch den Überblick verloren, was wir während der Sendung sagen, was wir außerhalb der Sendung sagen, deswegen ist das immer... Das stimmt, ja. Ja, so ganz auf jeden Fall finde ich es gut, dass man so völlig unwichtige Sachen zum Richtigstellen hat, um von den echten Fehlern abzulenken, und damit kann man auch, glaube ich, gut in den Sendungsstart gehen. Ja, also echte Fehler gibt's ja genug. Unter anderem Nintendo. Oh, der Nintendo 3DS, unser liebster Freund in schönen metrosexuellen Farben, hat jetzt Pink entdeckt für sich. Es gab so diese Pressekonferenz und da haben sie festgestellt, dieses Scheißteil verkauft sich nicht, das haben sie natürlich nicht gesagt, aber sie haben irgendwie Strategien jetzt vorgestellt, mit denen sie so die leichte Absatzschwäche ganz schnell überbrücken wollen, und eine Strategie davon ist, und das ist jetzt ein Zitat, das Gerät für Frauen attraktiv zu machen, indem man es A, pink macht. Yay! Also Misty Pink, um genau zu sein. Oh. Mhm. Und B, einen Style-Simulator dafür herausbringt. Einen Style-Simulator. Also ich habe heute im Radio gehört, dass diese Vorliebe für Pink anerzogen ist, also nicht genetisch ist. Und die tritt bei Frauen zwischen im Alter von 2 bis 4 Jahren auf. Wenn sie auftritt. Ja, also die greifen dann nach pinken Blöcken lieber. Okay. Das andere ist anerzogen, aber tritt auf, das passt so rein. Ja, das ist komisch, ne? Also, aber das ist halt Radio. ich würde sowieso sagen, dass diese ganzen Studien, die da über das Radio und über die Medien kommen, die widersprechen sich ja auch alle 2 Wochen. Insofern nehme ich das meistens nicht so sehr. Sie werden ja meistens redaktionell so komplett verfälscht, dass sie mit der Originalstudie wieder weniger Hut haben, weil der spannende Aufhänger ist ja meist nicht so spannend. Ja, und oft tut man sich da, aber es ist ja... Ich finde auch nicht, dass man das weiter kommentieren muss. Auf jeden Fall jetzt, um den unerschlossenen Markt der Frauen für den 3DS zu erschließen, hat Iwata gesagt, jetzt kommt eben, wie heißt das, Girl Mode 2 kommt raus. So, das ist so diese, es gab es für den DS auch schon, das ist so eine Simulation, du hast im Schrank irgendwie so dieses Hemd und diese Hose und diese Schuhe und musst sie dann zusammen kombinieren, dass es möglichst farblich und stylisch einen guten Match gibt, und dann kriegst du Punkte dafür. Und das ist, ist das dann dein Avatar oder? Nein, das ist einfach, das hat damit nichts zu tun. Das ist schon das ganze Spiel. Das ist ein Spiel. Du kriegst so Outfits zusammen und also ein Fashion-Spiel. Kriegst du dann da Punkte dafür, wenn du das gut machst? Also hat Nintendo da die Hoheit darüber dann, was da gut ist? Gibt's da einen Lerneffekt dann? Naja, auf jeden Fall ist das unglaublich toll und damit verkauft sich es dann auch. Und die andere Geschichte, mit der sich es dann auch bestimmt super verkauft, sie haben festgestellt, wenn ich Spiele habe, die irgendwie ich steuern muss und wo ich eine Kamera habe, ja, dann ist das irgendwie alles suboptimal. Ja, weil sie haben ja diese für Star Fox zum Beispiel oder für Kid Icarus auch, haben sie halt da die Mechanik eingeführt, mit Stift einerseits auf dem Monitor rumzuhampeln und gleichzeitig mit dem Slidepad, wie sie es so schön nennen, was andere Leute Joystick nennen, auch noch zu steuern. Und das führt halt dazu, dass du irgendwie eine Hand zu wenig hast und dann diesen 3DS sehr seltsam umgreifen musst, damit du das überhaupt spielen kannst. Und jetzt haben sie festgestellt, das ist alles Kacke. Und warum machen wir das nicht einfach noch so ein zweites Slidepad dran? Jetzt super Idee, ja, nachdem das Ding jetzt fertig ist, machen wir doch noch einen zweiten Slidepad. Und da haben sie jetzt so ein Schiebepad ist der korrekte deutsche Begriff. Schiebepad, okay. Gerne. Machen wir ein zweites Schiebepad und bringen dafür Erweiterungshardware raus, nämlich den Schiebepad Extension Kit. Doc. Keine Ahnung. Und das ist halt so ein Riesenteil, in das du dein 3DS komplett so reinstecken kannst, das auf der rechten Seite jetzt ein bisschen übersteht und da ist so ein zweites Schiebepad. Ja, einfach nur so ein zweites Schiebepad. Links dran. Und rechts dann quasi einen Joystick hast. Und das ist dir ein Ernst. Und das Schlimme an der Geschichte ist jetzt gar nicht so sehr, dass das kommt, ja, und dass es Spiele gibt, dafür, dass man das braucht. Also Monster Hunter 3 ist da so eins, oder 3G heißt es, glaube ich. Das irgendwie für das wurde das ursprünglich angekündigt, dass dieser Stick auch kommt. Das Schlimme ist, dass ich jetzt schon Reviews lese von Titeln, die ohne diese Extension dann nahezu unspielbar sind. Also es gab jetzt letztens einen Artikel auf Kotaku über Metal Gear Snake Eater 3D und Metal Gear Solid Snake Eater 3D und der meinte halt so, ja, wenn ihr dieses Extension-Ding habt, dann ist das okay, ja. Ansonsten müsst ihr halt die Kamera über A, B, X und Y steuern. Ja, mhm. Weil sie da halt die A, B, Y, X Knöpfe für einen Pad quasi, also genau. Ein Analogkreuz. Also Digitalkreuz. Digitalkreuz, richtig, benutzen. Und es ist ein Grauen, ja, war die Aussage. Das will man nicht. Ja. Also ihr macht mir jetzt seit Wochen den Mund wässrig mit diesem Nintendo 3DS. Ja, wir hätten ja gerne, dass es irgendwie besser wird, aber es ist irgendwie. Es geht so, also Nintendo ist echt auf einem ganz, ganz komischen Pfad gerade. Also mein Bauchgefühl sagt, durch die Titel halten sie sich nach wie vor noch länger, aber eigentlich versauen sie schon wahnsinnig viel und kriegen es halt nicht mit, weil sie Nintendo sind. Ja, also Alter, da läuft mir momentan alles ins Gemüse, finde ich. Also ja. Und ich sehe halt da momentan auch keinen Lichtstreif am Horizont, ja, weil diese Wii U, da haben sie zwar ein ganz ordentliches Video zu gemacht, aber das ist ja irgendwie auch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand kauft. Also es wirkt auch sehr stark nach so einer Verzettelung. Also also mittelfristig oder kurzfristig freue ich mich natürlich trotzdem auf Mario Kart und Mario 3D, was für ein 3DS beides rauskommen soll noch zum Weihnachtsgeschäft, wenn ich das richtig gehört habe. Wir sind, glaube ich, auch zu einem Event eingeladen. Ich hoffe, dass wir Zeit haben. Ja. Und das dann wirklich auch mal sehen, nochmal angucken kann. Aber das sind halt zwei so klare Titel. Also das Mario 3DS, da gab es ja so ein E3-Video schon dazu. Das sieht gut aus. Also so schön angepasst, dass man dass man wirklich ein gutes Mario da drauf hat. Nicht so wie damals die alte Mario 64-Umsetzung, die halt auch funktioniert hat, sondern jetzt schon was wirklich auch darauf hin optimiert ist ein bisschen. Ach so, ja, also Mario 64 für den DS meinst du jetzt. Genau, also die erste 3D-Mario-Geschichte, die wirklich auch für das Gerät gedacht ist und in Marios merkt man das schon immer auch an. Mhm. Ja. Und dann hat man zumindest drei Spiele, also Zelda, Mario Kart und Mario in 3DS für eine Konsole, die dann vielleicht nochmal um 100 Euro billiger wird oder so, wer weiß. Ja, aber irgendwie verkacken sie das alle gerade. Also ist Sony mit ihrer Portable-Geschichte ist ja irgendwie jetzt auch, hatte jetzt schon angekündigt für das Gerät, das nächstes Jahr kommt bei uns, dass man doch bitte nicht erwarten soll, dass der Akku länger als 5 Stunden hält. Yay. Also, wenn die das jetzt schon sagen, ja. Ja. Also, ja. Ja, aber so viel mehr Power und so, weißt schon. Ja, dass ich dann wieder Lumines spielen kann, das immer noch genauso aussieht wie vor 5 Jahren, genau das gleiche Spiel ist, nur dass ich dann noch mehr online kaufen kann wahrscheinlich. Ja, genau, also, so ein bisschen mehr online kaufen an sich kannst du wahrscheinlich auch, aber sie haben, glaube ich, auch Medien gemacht wieder, so Steckmedien auch, wie beim 3DS jetzt dann, wenn ich das richtig gesehen habe. Also auch teure Spiele, also die machen auch diesen Preis, Preisdumping nicht mit. Und das mittelfristig können die das nicht halten. Ja. Hm. Keine Chance. Das schaffen wir im Moment die Hardcore-Konsolen noch, dass die so die Spielepreise auf der Größenordnung halten. Aber ich glaube, so im mobilen Bereich machst du damit echt einen Knockout. Ja, schlimm. Wo wir schon beim Jammern über Spiele sind. Ja, da kann man jetzt sehr nahtlos anschließen. Nämlich, haben wir schon gesagt, dass es Machinarium jetzt für iPad gibt? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Also Machinarium, wer sich erinnert, ein schönes Point-and-Click-Adventure, also ja, eher so ein Kunst. So ein Explore-Ding irgendwie. So. Ja, so ein bisschen tolle Stimmung, toller Soundtrack und beschissenes Interface, aber also beschissenes Interface zum Betriebssystem damals auch schon. Mhm. Ja. Also innerhalb des Spiels geht's relativ gut. Ja. Auch nicht ideal, aber gut genug. Ja. Auf alle Fälle ein schönes Stück Kunst, wie ich es empfinde. Ja. Also an sich, das Spiel selber ist eine volle Empfehlung, das mal durchzuspielen. Aber die technische Seite ist halt leider schade. Ja, also sie haben seit von Anfang an einen Flash gemacht. Mhm. Ah, deswegen war es eben auch anfangs gerade auf dem Mac auch suboptimal, so von der Experience her zumindest. Und sie haben halt jetzt für die Anpassung aufs iPad auch wieder gewartet, bis sie irgendwie Flash benutzen können. Also was ich halt gerade für den Titel überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil da ist nicht viel, was du jetzt, das ist nicht viel Aufwand, ja. Ich würde es nicht nachprogrammieren wollen, wenn sie in Flash selber gemacht haben. So, also du müsstest es ja nochmal umsetzen komplett. Ja, aber das kann ich schon nachvollziehen, aber es ist trotzdem kein. Du musst für die iPad-Version ja sowieso neu entwickeln, weil du die nicht die gleichen Eingabemetaphern benutzen kannst. Ja, ein bisschen was musst du verändern, das ist klar. Auf jeden Fall, sie haben gewartet, bis sie ihr Adobe Air da irgendwie mit Adobe Tools so kompilieren können, dass sie es im App Store einreichen können. Mhm. Und was ja irgendwie so die Revolution sein soll. Ja, das ist voll jetzt der neue Weg, wie man Spiele fürs iPad macht. Wohlgemerkt aber fürs iPad 2, weil diese lustige Emulatorschicht, die da läuft und die da den Flashcode irgendwie übersetzt oder die Flash-Objekte übersetzt, die braucht halt so viel RAM und so viel Prozessor-Power, dass die dann auf dem iPad 1 nicht mehr läuft. Und das rechtfertigt dieses Spiel halt nun wirklich überhaupt gar nicht. Nee, tut's wirklich nicht an der Stelle. Und obendrauf kommt noch so eine Haltung der Entwickler an der Stelle, die auch nervt, so ja, starte mal dein iPad neu, es liegt nicht an uns. Also in den App Store Kommentar Reset, noch, ja. Also man soll sein iPad komplett neu, also Factory Reset machen, steht da drin. Ernsthaft? Ja. Okay, nicht mehr neustarten. Reset your iPad. Ja, aber die meinen wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, was die meinen. Aber es ist auf alle Fälle, das Mindeste wäre, sich dafür zu entschuldigen, dass sie nicht die Zeit und Ressourcen aufgebracht haben, das ordentlich zu machen. Also die Haltung so, wir sind nicht schuld an der Stelle, geht gar nicht, ja, weil es ist alles möglich, es ist alles dokumentiert, das Ding muss nicht abstürzen, also gerade wenn es eh nur auf dem iPad 2 läuft, dann für das, was Machinarium braucht, an sich Grafikressourcen gleichzeitig im Speicher, das ginge alles locker flockig. Kann aber gut sein, dass also die Entwickler von Machinarium wirklich damit nichts machen können, weil halt die Zwischenschicht so buggy ist, dass es ständig abstürzt und nicht funktioniert. Dann kann man sie ja nach Adobe schicken auch. Ja, aber das wäre zumindest ein bisschen, wenigstens eine schöne Aussage dahingehend auch, weil es wirklich einfach nicht klappt. Ja? Also alle, die da sich drauf freuen, dass irgendwie das Flash so eine tolle Cross-Plattform-Entwicklungsumgebung ist, geht da mal weg von, ja? Bitte. Ja, wo wir dann auch beim zweiten Thema schon sind, was mich diese Woche auch ein bisschen sauer aufgestoßen hat, nämlich so eine zweite lieblose Cross-Plattform-Entwicklung. Also scheinbar ist der Mac und iOS sowieso halt jetzt groß genug, dass da halt mal auch hinportiert wird. so, weil vielleicht kauft ja jemand. Und bei mir konkret war das jetzt der Fall mit, wie heißt Akron? Ja. Genau, also Akron, von Akron, also so unzeitlich, ja, also nicht Eichel oder Acorn, ja, sondern akronisch. Ja. Ja. Und ist an sich eine super Idee, ist ein Strategiespiel, in dem man mit der Zeit spielen kann auch. Also so ein klassisches Command and Conquer. Ich befehlige meine Einheiten, sag irgendwie der Truppe, sie muss da lang laufen und sag meinem Panzer, es muss irgendwie hier das Gebäude verteidigt werden. Hab aber zusätzlich halt auch die Mechanik, in die Zukunft und in die Vergangenheit zu springen und meine Befehle zu ändern, Befehle aufzuheben, Einheiten durch ein Zeitportal in die Vergangenheit zurückzuschicken, damit dann irgendwie kurzzeitig doppelt so viele Einheiten da sind. Ne? Solche Geschichten. Also eigentlich eine super Idee und hätte ich gerne gespielt auf meinem Mac. Ja? Wurde dann auch angeboten, halt eben auf der Webseite, jetzt ist es fertig, also schon länger in der Beta-Phase und dann wurde gesagt, jetzt ist es fertig, jetzt könnt ihr es runterladen und kaufen. Und die Mac-Version ist noch experimental. Ja. Okay. Steht da. Ja, und wurde noch nicht auf allen Geräten getestet. Ja, das ist so die Aussage, die auf der Webseite steht. Dann denke ich mir, ja, okay, experimental, guckst du halt mal, ja, aber wirst du ja schon spielen können. Ja. Eben, das also releasen. Gerade so, man kann ja auch dazu sagen, deine Macs sind wirklich eigentlich High-End, rechts oben iMacs. Also ja, also nichts genau. Fades mehr. Ja, ja. Also der zu Hause steht, über den ich gerade spreche auch, der ist halt wirklich so der schnellste iMac, den man momentan kaufen kann. Und insofern habe ich mir jetzt wenig Sorgen gemacht und das mal runtergeladen und mir gedacht, kaufst du mal, es ist ein sympathisches Indie-Studio, die irgendwie so alles da selber machen. Schadet nichts im Zweifel. Ja, und dann lade ich das runter und start's. Das Intro läuft dann halt noch so normal ab, mehr oder weniger. Und ist halt so ein bisschen den heimgemachten Charme irgendwie mit irgendwie die Freunde für Synchronsprecherarbeiten irgendwie rekrutiert und irgendjemand, der so ein bisschen Comics zeichnen kann, hat irgendwie die Spielfiguren dann in den Zwischensequenzen noch gezeichnet. Und verzeiht man ja alles, wenn man so irgendwie denkt, Indie-Studio. Und dann fängt das Spiel halt an und es ruckelt halt so mit 1 bis 2 Frames pro Sekunde dahin und man kann halt echt nichts machen. Ja. Zwischendurch mal kurz. Ja, wahrscheinlich. Zwischendurch mal kurz irgendwie so einen Spike auf 30, ja, und dann aber gleich wieder Einbruch auf 2 und die Show. Ja. Und also unspielbar langsam auf dem Mac, auf dem es eigentlich am besten laufen sollte im Prinzip. Und dachte ich mir, was ist hier falsch? Was ist los? Ja, hab dann im Forum nachgeguckt, wo dann irgendwie so eine lange Liste von anderen Leuten, die Mac-Version runtergeladen haben, ist und da halt auch unter jedem steht so unspielbar langsam und irgendwie ich krieg mal 3 FPS, ich krieg mal 4 FPS, aber jenseits dessen kannst du es irgendwie auch voll vergessen. Und dann halt der Kommentar vom Entwickler, ja, die OpenGL-Treiber von Macs, die sind halt langsam, da können wir auch nichts machen. Pech gehabt. Ja, so, um es mal irgendwie kurz zusammenzufassen. Und dann habe ich mir auch gedacht, ja, hallo, geht's noch? Also, mag ja sein, dass irgendwie dieses oder jenes OpenGL 2.1 Feature im aktuellen Lion-Stack nicht drin ist. Aber ein Spiel, das auf meinem Windows-PC hier in der Arbeit, ja, der langsamer ist als mein Mac zu Hause, 80 FPS macht und zu Hause 2, ja, das hat vielleicht auch noch rein softwaretechnisch Verbesserungspotenzial. Ja. Da könnte schon sein, dass der ein oder andere Bug plattformspezifisch vielleicht schon drin ist in diesem Code. Ja. Ja. Aber der gute Mann lässt dahingehend auch wenig mit sich reden und ich weiß nicht, ich bin da schon enttäuscht auch. Also man könnte ja wenigstens sagen, so, ja, wissen wir und wir versuchen dran zu arbeiten, wir haben momentan keinen Peil, weil das sieht man ja, dass sie keinen Peil haben. Hier dann irgendwie da zu behaupten, ja, an uns liegt's nicht und Apple muss seinen Treiber fixen, das ist halt einfach zu großen Teilen gelogen. Ja. Ja. Ja, schade, schade. Mich hätte damals bei Fracked genau so ein ähnliches Ding davon abgehalten, aber da war es wirklich so, okay, auf ATI hat es gut funktioniert, auf Nvidia nicht und Unity hat irgendwie noch nicht Nvidia optimiert gewesen oder so. Also das war dann wirklich auch so. Und Spiele mit weniger als 10 Frames gehen halt einfach gar nicht in irgendeiner Form. Ja, das ist schon okay. Aber der Entwickler war nett, der hat dann gesagt, tut mir leid und bin halt nur einer und hab das gar nicht so und was mich im Prinzip dann eben auch genervt hat, ist ja gar nicht, dass es irgendwie nicht lief, sondern dass man dann so abgebügelt wird, ja. Ja, und es ist schon auch frech, es überhaupt zu verkaufen an der Stelle mit Experimental dann auch. Also wenn's Situationen gibt, wo es wirklich mit zwei Frames läuft auf Max, so weit muss man das zumindest im Griff haben. Wird's immer noch verkauft? Ja, klar. Das ist schon eine Frechheit. Ich hätte das in Kauf genommen, ja, wenn ich dann wenigstens erstens, wenn mir zugesichert würde, wir arbeiten da dran und das wird besser und zweitens tut uns leid. Ja, das wäre so alles gewesen, was ich gewollt hätte, ja? Weil dann hätte ich gesagt, ja gut, dann kann ich es halt für den Mac noch nicht empfehlen und dann spiele ich es halt auf Windows, aber so kann ich halt echt nur sagen, nee, kann ich jetzt nicht empfehlen. Auch wenn das Spiel vielleicht gar nicht schlecht ist. Ja, schade. Naja, aber genug gerantet zu diesem Thema. Mhm. Wir haben noch ein Spiel. Ah. Ja, genau. Marcel. Marcel? Du hast es auch gesehen. Ich wollte dich nur ein bisschen integrieren jetzt. Ja, das ist auch bei Spielen gar nicht so unintegriert. Bei Spielen kriegt man dich immer irgendwie so raus. Also bei dieser Art Spielen. Ich spiele die halt 2 Jahre später, das ist schon okay. wir hatten noch ein Spiel, das war die iPhone. Ich habe den Titel jetzt nicht iPhone. Phone Story. Ich habe den Food im Hintergrund nicht so ganz mitgekriegt, weil es tatsächlich im Store drin. Ja. Also Phone Story ist so ein Projekt vom Yes Lab, heißt das jetzt, seinerseits wieder ein Projekt der Yes Man ist, man vielleicht kennt. Ja. Okay. Die ja so interessante Aktionen in der Vergangenheit gemacht haben, so behauptet, sie wären Pressesprecher für diese oder jene Firma und dann halt interessante Aussagen im Namen dieser Firma gemacht haben. Und die haben jetzt so ein Aktivismus Netzwerk quasi ausgerufen und versuchen das gerade zu etablieren. Und da ist das erste Projekt, das da rausfällt. Also aus diesem Yes Lab ist diese Phone Story. Und es geht im Prinzip eben um Konfliktmaterialien oder Konfliktmaterials. Ja, also die Geschichte, die wir im Endeffekt beim Camp hatten, wo der Bicycle Mark drüber gesprochen hat, also Fairphone angelehnt daran, eigentlich so, okay, diese Telefone werden so mit Kinderarbeit hier und schlechten Bedingungen dort und Foxconn Selbstmördern hier in Kauf nehmen, produziert und wir sagen das mal und machen da ein bisschen Spiel drumrum und wollen im Endeffekt diese Message rüberbringen. Also das Spiel selber ist jetzt nicht so der Hit, aber es ist schon okay. Also ich hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, also es hat so dieser Stil, den man auch von Game Dev Story kennt und Grand Prix Story mittlerweile auch. So diese Comic Wirtschaftssimulation, Anführungszeichen. Ja gut, ich würde behaupten, es ist kein Spiel. Nee. Ja. Es ist eher so eine interaktive Präsentation, wo man ein bisschen rumklicken kann. Da wird halt die Geschichte dann so erzählt. Also es gibt einen Erzähler, also eine Voice-Over. Und dann sieht man da zum Beispiel Leute, die in den Minen schuften und man kann so einen Wärter rumschicken, dass der die Leute überwacht, dass die auch weiterarbeiten, wenn sie erschöpft sind. Ja. Also wenn du sagst Leute, meinst du Kinder? Kinder, ja, ich habe ja gut, durch die 8-Bit-Grafik ist das alles, ich habe jetzt auch nicht alles zugehört, okay, da sind Kinder, die in den Minen arbeiten. Ich finde sowas okay. Ich finde es immer sehr, sehr schade, dass die spielerische Komponente nicht genutzt wird. Mhm. Ich finde es vor allem deswegen schade, weil das sozusagen das Medium-Spiel da als nicht geeignet immer präsentiert wird für sowas. Eigentlich eignet sich das schon sehr gut, in Spielen so einen Lerneffekt unterzubringen. Aber wie da die Spiele eingebaut sind, das ist halt eher so wie schön nebenbei noch ein kleines Gimmick. Aber das Spiel selber gibt dir halt nicht so viel. Vielleicht noch am ehesten in dieser Trampolinszene. Also da sind dann Mitarbeiter von diesen Werken, die die iPhones zusammenbauen, glaube ich. Es wird nie iPhone gesagt, das wird immer nur von Smartphones gesprochen, richtigerweise. Okay, völlig egal, die Smartphones zusammenbauen, da hat man ja auch gehört, dass da viele Suizid begehen und die springen dann aus dem Fenster und man hat so ein Trampolin und muss die dann retten, damit sie weiterarbeiten können. Das ist noch vielleicht am ehesten, wo du dann beim Spielen so einen kleinen Effekt hast, wo du dann denkst, okay, den habe ich jetzt nicht gerettet. Aber die Rückkopplung ist dann halt auch nicht da. Du freust dich nicht, oh, der kann jetzt weiterarbeiten. Das Schöne, das sage ich ganz bewusst so, denn das Schöne an solchen Spielen ist, dass du dich über Sachen eben freust, über die man sich politisch korrekt eigentlich nicht freuen kann und dann eben ins Denken gerätst, indem du das selber machst und selber diese Bedürfnisse hast im Spielen, emotional das Böse zu tun. Und dann eben darüber reflektierst, dass du gerade was Böses getan hast, aber irgendwie auch verstehst, warum man das tut, da liegt, glaube ich, dieser edukative Aspekt, der Spiele sehr wertvoll machen kann als Medium. Mhm. Insofern würde ich das jetzt nicht als Spiel bezeichnen, sondern eben als Präsentation, interaktive Präsentation, wo die Ironie halt eben daraus kommt, dass man Apple gepawnt hat, indem man das dann eben in den Store stellt. Naja, also ich finde es halt einerseits eben wichtig, dass Aufmerksamkeit eben auf dieses Thema lenkt. Mhm. Ne? Und das finde ich auch gut gemacht an der Stelle, ja, dass man spielerisch da vielleicht mehr erreichen kann und auch so rein katharsismäßig irgendwie da auch mehr rausholen könnte. Okay. Ja. Was mir allerdings so an der ganzen Geschichte was ich extrem gut gemacht finde an der Geschichte, ja, ist, wie sie die Aufmerksamkeit erzeugt haben. Ja, weil sie haben von Anfang an diese App so in den App Store gestellt, dass sie gesagt haben, wir spenden alle Einnahmen, die wir kriegen. Mhm. Ja, also wir haben auf der Webseite sogar so ein Diagramm mit 30% nimmt Apple und 70% nehmen wir und wir spenden das irgendwie alles weiter an Organisationen, die sich irgendwie da vertun um dieses Thema. Mhm. So, jetzt ist natürlich aber auch klar, in den App Store Richtlinien steht drin, wenn du Spenden versprichst von deinen Einnahmen, dann fliegst du hier raus. Ja, eben auch um damit Schindluder zu vermeiden, um zu vermeiden, dass irgendjemand zertifizieren muss, dieser App-Verkäufer spendet tatsächlich. Da ist ja auch Transparenz ist da keine da und es ist auch niemand da, der diese Transparenz übernehmen kann. Ja, sonst könnte jeder kommen und sagen, ich spende meine Einnahmen an Fu und überprüfen lässt sich's ja nicht. Genau. Ja. Insofern haben sie von Anfang an halt so diesen Hebel gehabt, mit dem sie automatisch wieder aus dem App Store rausfliegen. Mhm. Und ich behaupte, natürlich auch bewusst, ja, alles andere wäre naiv, weil natürlich auch bewusst, um damit eben die Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das finde ich auch total okay, weil Apple eben an der Stelle so dumm ist und diese automatische Aufmerksamkeitserzeugung einfach zulässt. Ja. Also wenn ich Aufmerksamkeit für mein Projekt will, dann ist es die einfachste und effektivste Variante, ganz schnell ganz viel Presse darauf zu lenken, indem ich irgendwas mache, was potenziell auch Apple kritisiert und das dann wieder aus dem App Store rausfliegt. Ideal ist natürlich auch noch die Ablehnung, die Apple dann geschrieben hat, wo halt nicht nur auf die Spenden Bezug genommen wird, sondern dass da eben auch Grausamkeit gegen Kinder und was war das andere? Ja, Apps that present excessively objectionable or crude content. Ja. Dass das auch drin vorkommt, dass das auch ein Grund ist für die Ablehnung, ist dann natürlich perfekt, ja, weil dann bist du halt auch raus, also dann ist halt da tatsächlich so, Apple kritisiert sich selbst, also Apple stellt eine Dokumentation über sich selbst nicht in den eigenen App Store, ja, perfekt. Also das Problem, was ich mit dem ganzen Projekt habe, ist, dass es für mich so wahnsinnig billig wirkt. Also das, gerade durch diese Berechenbarkeit, ja, das Thema ist wichtig, aber ich finde es auf so eine Art umgesetzt, es ist halt so, ja, es ist so vorhersehbar. Ja, also ich finde das an sich alles gut bis hierhin und dann habe ich halt ein Problem damit, dass man nicht zugibt, dass man diese Strategie gefahren ist. Ja. Also weil, wenn man jetzt sagen würde, ja, natürlich haben wir das so gemacht und es war von Anfang an geplant, dass das aus dem App Store rausfliegt, weil wir haben damit jetzt Aufmerksamkeit generiert, du kannst es auf dem Android ja auch noch runterladen und weil sie haben ja auch zuerst nur die iPhone-Version veröffentlicht und die Android-Version kam zeitgenau dann, als sie aus dem App Store rausgeflogen sind. Ja. Das ist schon auch alles extrem gut getimed gewesen. Ja. Also wenn das alles nicht beabsichtigt war, dann zumindest Kudos für die schnelle Reaktion, aber ich glaube es nicht. Ja. Aber was ich halt scheiße finde, ist nicht zugeben, dass man eben diese Mechanismen benutzt, um Aufmerksamkeit zu generieren, weil das würde ich dann auch sofort toll finden und unterschreiben. Und klar, wenn Apple so dumm ist, da diese Aufmerksamkeit drauf zu lenken, ja, also jetzt aus Sicht von Apple dumm, dann warum nicht als Aktivist das nehmen? Ich glaube, ja, das ist genau der Punkt, wo, also da stimme ich dir hundertprozentig überein, das ist das, was mich dran stört. Ja. So diese Pseudo-Empörung, anstatt die richtige Empörung, worüber man sich wirklich empören muss, nämlich den Inhalt, also wie diese Sachen hergestellt werden, dann halt eben noch dieses Spiel mit Spielen, oh, die haben uns aus dem App Store rausgenommen, ja, ja, das ist ein bisschen albern. Genau, und dann halt auch so, ich habe einen Kommentar von einem Entwickler auf Gamasutra noch gelesen und dann meinte er so, ja, und er hat irgendwie Feedback von anderen Entwicklern bekommen, dass es ja klar war, dass sie aus dem App Store rausfliegen und das findet er total schrecklich, dass man sich schon abgefunden hat mit dieser Zensur, ja. Und ja, nein, also diese Spendengeschichte an der Stelle, das ist was, das würde ich auch verteidigen und das würde ich für richtig halten, weil wenn Apple nicht überprüfen will und zertifizieren will, wer was mit seinen Einnahmen macht, so, wenn das rechtlich überhaupt möglich ist, ja. Dann geht das nicht anders. Genau, und der Teil steht halt einfach auch und mir, ich weiß nicht, ob die das wirklich so denken an der Stelle. Vielleicht denken sie so, das finde ich dann auch eher schwach. Dann fände ich schwach, und ansonsten finde ich es halt nicht ehrlich. Ja, ja. Und was mich halt dann jenseits dessen daran nervt, ist, dass eben durch diese Strategie in den Medien jetzt auch nur ankommt, iPhones sind böse. Ja, also das, die Headline, die ich jetzt 20 Mal gelesen habe in der letzten Woche, ist: Apple wirft ein Spiel aus dem App Store, das iPhone kritisiert. Ja? Ja. Und nein, ja, auch das iPhone, aber auch dein HTC und auch dein Schieß mich tot Gerät und dein iPad und dein Samsung Galaxy und alle. Ja, also es ist nicht dadurch getan, dass wir jetzt irgendwie alle Linux auf unseren Galaxies installieren, weil davon ändert sich ja nichts. Ja, an sich ja, wobei die halt auch die schon spezifisch das iPhone auch im Ziel hatten. Also das ist schon so. Nee, auf der Webseite nicht. Ja, aber auf Twitter zum Beispiel. The Anti-iPhone Game for iPhone. Ja. Das ist nicht. Ja gut, dann ist das auch scheiß Branding. Ja gut, aber das ist auch so eine Strategie, die ich durchaus nachvollziehen kann. Du greifst halt den Größten an. Ja. Und wenn der sich bewegt, dann bewegen sich die anderen, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, also so die Aufmerksamkeit, die ich halt jetzt generiert gesehen habe, ist halt in der Hauptsache so. Apple ist irgendwie die Firma, die Foxconn alleinig treibt und die der einzige, also es scheint so aus dem Window so, dass dieses Problem halt nur bei Apple auftritt und das finde ich halt schade, wenn der Eindruck entsteht, weil das Problem ist halt viel größer als das. Ja. Jojo. Ja, bloß die Unternehmen können was dran ändern. Du als einzelner Kunde kannst ja schwer sagen, ich kaufe mir kein Telefon mehr. Ja, das ist die Frage, was man überhaupt dran ändern kann. Es ist wahrscheinlich wenn man unfair, aber es ist, glaube ich, egal, ob jetzt ein großer angegriffen wird oder alle gleichzeitig. Ich denke, auch beim Aktivismus musst du einfach schießen. Also so, und dann hast du mit der Foxconn-Geschichte und so weiter, hast du halt diese Apple-Assoziation sofort am Start und dann nutzt du die halt auch. Finde ich genauso legitim, wie wir jetzt Fukushima dafür nutzen, dann wirklich den Ausstieg zu machen. Klar, bei den Leuten kommt genau das an. Das kommt genauso an wie Shell ist böse. Damals bei der Brent Spar vor 865 Jahren. Und dann hat man die ganze Zeit gedacht, Shell ist aber böse. Aber die anderen sind natürlich genauso böse. Das erinnert mich an die Geschichte. Ich bin bei Aral, ja, und hinter mir diskutiert die Frau mit dem anderen Kunden. Also bei BP würde ich nie sagen. Ja. Tja. Aber das war ein kluger Schachzug von denen, dass die Marke in Deutschland nicht übernommen haben. Ja. Tja. Ja, also insgesamt coole Aktion eigentlich, muss ich sagen, aber B-Note ist so ein bisschen verbesserungswürdig, aber das ist, glaube ich, auch Kritik auf hohem Niveau an der Stelle. Ja. Da vielleicht noch, es ist schon ganz interessant, sich auch die Videos von der wie heißen sie? Man Group? Nein. Yes Man. Yes Man Group anzusehen. Da sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Ich glaube, auf YouTube kann man sowas. Ja, man kann auch den Film runterladen, glaube ich, mittlerweile und so. Mhm. Ja. Ja. Yes Man, Save the World, haben wir, glaube ich, auch schon mal empfohlen. Ja, bestimmt. Ja. Oh, deswegen habe ich es wahrscheinlich gesehen. Ah, da warst du noch auf der anderen Seite. Ja. Die andere Seite, die zuhört und nicht spricht. Apropos die andere Seite, wir haben ja so viel über Windows gesprochen die letzten Male und ich habe gedacht, ich mache da ein bisschen weiter. Mhm. Und ist ja jetzt so der Windows 8 Developer Build da draußen mit diesem neuen Metro Interface, also diese Fullscreen Geschichte ist, die wie das Windows Phone funktioniert, also diese Tiles und viel Touch und durch die Gegenschieberei. Und da ist ein interessanter Teil davon, dass auf Windows 8, ja, wenn man jetzt den Internet Explorer benutzt, wenn man den innerhalb von Metro benutzt, also über dieses Tile-Interface startet und da den benutzt, kriegt man einen komplett ohne Plugins. Ja, das ist dann wie auf dem Windows Phone oder auf dann vielleicht nur Tablets, die dann die andere Windows-Seite gar nicht haben werden, weiß ich nicht, ob das überhaupt der Fall sein wird, fand ich aber einen interessanten Move. Also auf eine Windows-Kiste, wo man jetzt Windows 8 installiert, wenn man über die Tiles geht, hat man einen anderen Browser, als wenn man über diese Alt-Windows-Oberfläche geht. Das heißt ja? Auch kein Flash. Kein Flash, kein Wurmel-Plugin, kein, ich weiß gar nicht, was es noch so an Plugins gibt. Ich habe schon so lange nichts mehr. Ja, oder? VML. Ja, VML, ne? Stimmt schon. Genau. Aber ich lache über die Existenz dessen per se, nicht über. Ja, also ja. Der Trend geht klar weg von den Plugins an der Stelle. Ja, es gibt ja auch eine offizielle Aussage von einem der Entwickler oder so, oder vom Teamleiter sogar, keine Ahnung, dass halt Plugins ist the way of the past und früher hat man das gebraucht und jetzt in der schönen neuen Zukunft mit HTML5, da braucht man ja keine Plugins mehr. Und deswegen gibt's auch keine mehr. Genau. So. Und ja, gut, Microsoft, gut erkannt, schön. Ist schön, dann nochmal einen großen Player mit dabei zu haben in der Anti-Flash- und Plugin-Offensive. Mal gucken, was dabei rauskommt. Also ab wann es wirklich dann in so einen Zustand gerät, dass es wirklich Usus ist. Ich meine, Adobe selber hat ja schon ein bisschen aufgegeben. Mal gucken, ja. Also Spiegel Online setzt noch voll auf Flash. Tja. Um eine Bundesliga-Tabelle darzustellen und Wahlergebnisse. Und Videos. Und Videos auch, ja, stimmt. Ja, ja. Aber da verstehe ich es ja schon nicht, aber da könnte ich es noch verstehen. Aber um eine Tabelle darzustellen. Ja, aber das sind irgendwie hochsensible Daten, eine Bundeswehr lizenziert, keine Ahnung, das ist bestimmt total schrecklich, warum das so ist. Bundesliga, also Fußball. Ja, das ist doch alles das Gleiche. Das ist doch alles militant. Das ist doch alles das Gleiche. Bundeswehr, oh Bundesliga. Gott. Oh mein das Gott. Bundes davor. Flames wird geschossen, ja? Ja. Du hast jetzt gerade so eine Zielscheibe auf dich gemalt. Sehr das war ich doch den ganzen Tag und immer und wieso? Dauernd. Also glaube ich nicht. Gut. Ja. Ja, muss ja erst mal einer hören, der das. Apropos Zielscheibe, du warst in Berlin. Ich war in Berlin auf Riech, ja, genau. Apropos Überleitung, Random. Du warst in Berlin. Ja, ich war, ja, genau, Zielscheibe, ich war in Berlin. Ja, wir waren ja am, das war der 10. September, nicht der 11. 10-jähriger Jahrestag vom 11. September. Der 10-jährige Jahrestag vom 10. September 2001. Genau. Ja. Wo die Welt noch in Ordnung war. Genau. Genau. Ich war auf der Freiheit statt Angst, hatte ich auch schon angekündigt und bin wieder mitgelaufen. Das war das dritte Mal. Die Demo wird gefühlt, halbiert sie sich so von Jahr zu Jahr. Von der Größe. Ich habe die Violetten auch diesmal nicht gesehen, ob die vielleicht die haben natürlich mitgelaufen gefehlt. Sind, weiß ich nicht. Nee, ich kann mir schon vorstellen, dass sie dabei waren, man hat sie aber nicht gesehen. Die haben spirituell immer viel geholfen, fand ich. Ja, auf jeden Fall. ich wollte überlegen, ob es schon 2012 war vielleicht und dann wäre es eh, naja, egal. Tja. Die jungen Liberalen waren da, wie jedes Jahr, mit den gleichen Plakaten. Ach, die gibt's noch. Also ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich an denen vorbeigegangen bin und mir nicht gedacht habe, scheiß Heuchler-Pack, sondern habe ich mir gedacht, die Armen. Die Armen, ich find's toll, dass ihr trotzdem noch hierher kommt. Und dass ihr euch trotzdem dafür einsetzt. Ich glaube den Julis tatsächlich, dass sie das machen. Das ist halt bei diesen Jugendorganisationen, bei den meisten Parteien so, dass du da kannst du dich noch ein bisschen austoben. Das ist so, so der Toberaum, so die Gummizelle für, bis du dann wirklich geformter Politiker wirst. Verstehe? Ja. Also bis du dann da aus dem Fließband rausgeschoben wirst und dann gibt's politischen dann, Zwänge. So. Also da wird geschaut, wer ist denn geeignet dafür, ja, sich den politischen Zwängen zu unterwerfen. Mhm. Und deswegen, obwohl es halt so wenig umgesetzt wird in der FDP-Politik und obwohl die Umfragen desaströs sind in Berlin, waren sie trotzdem dabei und irgendwie war das cool. Man hat nicht viel von ihnen mitgekriegt. Leider habe ich diesmal den SPD-Wagen nicht gesehen. Der war ja letztes Jahr sehr, sehr lustig. Der bestand nämlich hauptsächlich aus einem Wagen, der relativ groß war, und Ballons. Mhm. Und okay. Die SPD-Mitglieder waren dann um diesen Wagen herum verteilt im Abstand von 3 Metern. Und das war dann die SPD, die da war. Mhm. Also Björn Böning ist ja zum Beispiel sehr aktiv da. Der war sicher auch wieder dabei. Ich habe es leider nicht gesehen, wie viele SPDler wieder da waren. Renate war da, also Renate von den Grünen. Mhm. Und Renate hält Plakat, Renate läuft über Demo. Wurde ja auch sofort vermehmt dann auch. Wurde auch vermehmt? Ja, so mit Renate Schmollt und so. Und Renate hat nicht, Renate hat geschmollt? Ja, da gibt's irgendwie so ein Foto, das dann gleich vermehmt wurde. Gar nicht wurde. Aufgefallen. Ja, doch. Also die Grünen waren gut vertreten, die Piraten waren natürlich gut vertreten, die Linke war da, ich bin... Die CSU nicht. Die CSU und die CDU, die nehmen ja traditionell nicht teil, die ganzen rechten Parteien nehmen da, glaube ich, auch nicht teil, hoffe ich. Doch, nee, nicht, nein. Die nehmen da nicht... Der Uhl hat Gegenteile kommentiert. Also was das für Pack ist, das so ein falsches Rechtsverständnis? Nein, das hat nichts mit der FSA zu tun, das war die VDS. Genau. Ja, ach ja, die haben wir noch gar nicht aufgeschrieben, da 2 Worte kann man das auch noch dazu sagen. Ich bin beim undramatischen Block mitgelaufen, der sich ganz undramatisch zwischen den schwarzen Block und den grünen aufgehalten hat, als Pufferzone. Verstehe, so dumm. Weil der schwarze Block irgendwann fängt er ja meistens an, dann loszurennen und wir wollten die Grünen schützen, als undramatischer Block. Und es war sehr lustig, weil der schwarze Block die ganze Zeit die Grünen beschimpft hat, als verräter Partei, die Kriege anzettelt und also war ganz nett. Der undramatische Block war nicht sehr groß. Ich glaube, es waren so 5, 6 Leute, von denen auch nicht alle wussten, dass sie im undramatischen Block mitlaufen. Verstehe. Ich habe gehört, es gab Erdbeereiscreme. Die habe ich leider verpasst. Also ich habe Julia Seliger schon gesehen. Die hat auch wieder Seifenblasen geblasen. Die Stimmung war gut. Die Eiscreme habe ich verpasst, war aber nicht ganz so schlimm. Ich habe glücklicherweise auch Nina Hagen verpasst, die das total gut findet, dass sich Jugendliche da für irgendwas, was sie nicht versteht, politisch engagieren. Ich finde es auch total gut, Nina, dass du dich engagierst, dass sich Jugendliche engagieren. Das mit den UFOs, da bin ich anderer Meinung. Ja. Ich habe sie also nicht gehört. Mhm. Ich habe mich dann noch ein bisschen in Berlin rumgetrieben. Insofern, ja, die gibt's noch. Die Nierhagen gibt's noch, ja. Ja, die auch. Die FSA gibt's auch noch. Und am nächsten Tag stand dann überall Demo gegen Demo für Datenschutz, was ich irgendwie seltsam finde, weil dass ich das jetzt so auf dieses eine Thema eingeschossen hat, weil es geht um Freiheit. Ja. Statt Angst und nicht nur um Datenschutz. Ja, vor allem steht ja auch immer drüber, so gegen den Überwachungswahn. Was jetzt mit Datenschutz ja auch noch nicht so wahnsinnig, also ja, klar, ist das so ein Tangentialthema davon auch. Es ist auch ein Unteraspekt von diesem ganzen Themenfeld, aber aber jetzt weißt du wenigstens, für was diese... Hörst du da auf der Straße was? Also das hat ja die Frage gestellt. Nein, da muss man natürlich auch wieder klar machen, es gibt eine Person, die einen Presseartikel schreibt nach so einer Demo und der wird dann halt übernommen von allen. Ja. Das ist mir überhaupt jetzt so im Berliner Wahlkampf einfach aufgefallen. Da schreibt ein Mensch einen Artikel und dann ist der in 50 Zeitungen der identische Artikel. Ja, vor allem ist es dann auch mal auf so kontextbestimmend, ne? Weil da steht dann irgendwas drin und an dem orientieren sich dann andere Journalisten, wenn sie Fragen stellen, dann auch immer. Das auch. Also Agenda-Setting. Genau, und die Journalisten, die selber dann noch ein bisschen was dazu schreiben, die holen sich aber auch alle Informationen aus diesem einen Artikel. Klar. Insofern ist es so eine Brühe, die sich selber befruchtet. Ich kann verstehen, wenn man die Kapazität nicht hat, das alles zu machen, aber sobald so eine Fehlinformation in einem von den Artikeln drin ist, dann wird die natürlich weitergetragen und weitergetragen und weitergetragen. Mhm. Genau, da können wir, glaube ich, gleich überleiten zur VDS. Ja. VDS, ja. VDS. Es gab eine unglaublich tolle Kampagne vom AK Vorrat. Ja, macht Sinn. Ja. Wenn es um die Vorratsdatenspeicherung geht, wird es nicht der AK-Zensur gewesen sein. Ja, ist in Ordnung. Aber man muss ja immer überlegen, wer jetzt gerade, also welcher AK gerade. Also zeichnemit.de. Verwechselt man ja leicht. Zeichnemit.de. Ja. Genau, denn ich glaube, 3 Tage bevor die Zeichnungsfrist für die 50.000 Stimmen bei der Petition vorbei war, waren einfach bloß die Hälfte der Stimmen da. Tja. Was dazu geführt hat, dass jeder auf Twitter geschrieben hat, dass es die Petition gibt und dass man doch bitte unterschreiben sollte. Was dazu geführt hat, dass, glaube ich, 15.000 Stimmen innerhalb von einem Tag zusammengekommen sind. Mhm. Leider hat es mit der Frist nicht gereicht, die auf der zeichnemit.de-Seite angegeben war. Die Frist war nämlich einfach falsch. Ja. Also nachdem die Zeit fast abgelaufen war, sprang die dann wieder zurück auf, wir haben jetzt doch noch 24 Stunden oder so. Genau, also man hatte sich mit den 14 Tagen leicht verrechnet. Mhm. Man war sich jetzt, also der Zeitraum, der da angegeben wurde, war halt 13 Tage, ja, so, und nicht 14. Und deswegen hat man dann gemerkt, so, huch, wir haben ja noch einen Tag mehr. Genau, und wenn das nicht... Aber so rum, nicht andersrum. So rum, ja. Also es ist jetzt noch passiert. Es ist nicht so, dass im Nachhinein festgestellt wurde, es war jetzt ein Tag zu spät und schön, dass wir die 50.000 hatten. Das kann jetzt auch noch passieren. Also die Offline-Unterschriften werden ja auch noch dazu gezählt. Ja. Also Aprika war da auch auf der FSA und hat ganz fleißig gesammelt. Die ist auch Petentin, glaube ich. Zumindest eine der Petenten. Ja, also sie war auch jetzt im Fernsehen. Ja. Und durfte ein bisschen was drüber erzählen. Für sich selber eigentlich oder für Digiges? Für den Acker Vorrat. Für den Acker Vorrat in dem Fall. Okay. Also Digiges wurde da nicht gesagt. Okay. Aber ist ja auch dabei. Also man kann es natürlich nicht besser planen, als das so gelaufen ist. Denn von den Petenten sind wahrscheinlich, sagen wir mal, 90% bekennende Prokrastinierer. Da muss man die Deadline ein bisschen vorher setzen, ja. Und dann klappt das auch. Also es war eine Aktion, ja, die kann wahrscheinlich in diesem Milieu nicht ganz anders laufen. Und jetzt haben wir die 50.000 zusammen. Es wird noch ein bisschen nachgesammelt. Das ist dann nämlich erlaubt. Und ja, Martin, wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten. Ist denn Petitieren noch so toll wie früher? Um nicht da gleich verbessern. Es wird nicht nachgesammelt. Jetzt wird weiter gezeichnet. Es wird einfach weiter gesammelt, weil an sich läuft ja die Petition, ich glaube, wie lang? Vier Wochen oder so. Mhm. Ja. Und es ist nur entscheidend, dass bis zu dem Stichpunkt nach 14 Tagen halt für 50.000 voll sind, Stichpunkt. Wenn man Stichtag? Ja, du hast Stichpunkt gesagt. Zeitpunkt, okay, ja. Egal. Also es ist wichtig, dass man innerhalb von 14 Tagen die 50.000 voll macht, weil dann hat man eben üblicherweise das Recht, dass es erstens öffentlich gehört wird, diese Petition, und zweitens, dass der Petent da auch Rederecht bekommt vor dem Petitionsausschuss. Ja, genau. Also da, lustigerweise ist der Gesetzestext dazu auch üblicherweise, also ist jetzt noch kein verbrieftes Recht auf, ich darf jetzt da sprechen und ihr müsst mich öffentlich anhören, aber es ist zumindest halt so, wenn da so schnell so viel Zeug zusammenkommt, dann ist es normalerweise so, dass du und so. Genau, aber man kann immer noch weiter mitzeichnen, wenn man das noch nicht getan hat und das gut findet, ja, sollte man das tun. Also wir hatten auch darüber geredet, ob das jetzt nochmal so eine Durchschlagskraft hat, wie damals die Zensursula-Petition, und ob das jetzt ja einfach noch das Mittel der Wahl ist. Ich glaube, es schadet nichts, wenn jetzt nochmal öffentlich Aufmerksamkeit kommt zu dem Thema und man nochmal ein paar Argumente oder vielleicht Lösungsvorschläge da öffentlich machen kann. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob dabei was rauskommt. Ja, also es schadet, glaube ich, nichts, da hast du recht. Und es generiert auch schöne O-Töne. Also sieht man ja jetzt schon. Aber ob jetzt irgendwie das in der Sache was verändert oder ob es halt einfach dann dazu führt, dass wir sagen so, ja, nee, wir wollen das ja in Deutschland eh nicht, aber dann entschließt die böse EU, dass wir es doch müssen und dann müssen wir das ja umsetzen. Ja, so sieht es ja momentan aus, dass es irgendwie diesen Weg nimmt. Ja, also ich bin mir unsicher, ob es jetzt irgendwie der Sache so schlussendlich dann auch dazu verhilft, dass es halt in der Form dann auch stattfindet. Ja, also wir wollen gar keine Vorratsdatenspeicherung und das ist grundsätzlich abzulehnen. An sich die Aufmerksamkeit schadet nicht und hat man ja auch schon bei dem erwähnten Tagesbericht, Schaubericht gesehen. Da wurde dann gleich nach der Petentin dann der Herr Uhl interviewt. Interviewt, ja. Und der meinte halt so, ja, das sind alles Menschen mit einem seltsamen Freiheitsbegriff und die denken alle im Internet, muss irgendwie alles grenzenlos frei sein. Na gut, das ist ja jetzt schon fast langweilig, weil der Herr Uhl, der wiederholt sich da einfach. Das ist sowas von 2009, das kann ich halt auch nicht ganz verstehen. Ja, ja. Dass er immer noch die gleiche Schiene fährt und so, also ohne Ideen jetzt mal vielleicht was Neues, Pfiffiges zu sagen. Aber ob es was hilft, keine Ahnung. Wenn wir aber zurückblicken, ich habe weder geglaubt, dass das Zugangserschwerungsgesetz kippbar ist, noch der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Also da haben diese vielen kleinen Puzzleteile irgendwie ganz seltsam zusammengearbeitet, dass es dann geklappt hat. Also ich habe so ein bisschen ein Problem damit, sich den Jugendmedienschutzstaatsvertrag irgendwie so als Positivum auf die Fahne zu schreiben, weil das ist halt auch schon im Wesentlichen einfach durch Parteiengeklüngel versackt. Das ist natürlich durch Parteiengeklüngel versackt, aber ohne die Diskussion vorher hätte natürlich überhaupt keiner drüber geredet. Da wäre es nicht denkbar gewesen, das überhaupt abzulehnen. Mhm. Das heißt, die Opportunity des dummen Parteiengeklüngels ist überhaupt zustande gekommen, dadurch, dass es eine Diskussion gab. Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ja, also ich würde hoffen, es hilft was, aber ich bin da skeptisch. Also ich sehe einfach, dass wir gerade in der Netzpolitik eine Entwicklung haben, die sehr stark vom Unwahrscheinlichkeitsdrive getrieben wird. vielleicht kommen wir da auch gleich mal zu dem nächsten Thema, wo halt doch sich Dinge verändern, von denen man nicht geglaubt hat, dass sie sich noch verändern. Mhm. Es gibt jetzt noch eine Kurzschlussumfrage zur Berlin-Wahl, wo die Piraten plötzlich bei 9% gelandet sind. Ich nehme nicht an, dass das der Wahrheit entspricht, aber na gut, über 5% könnte es jetzt doch recht ernst über 5% sein. Also man muss an der Stelle, glaube ich, schon sagen, wenn sie jetzt die 5% nicht schaffen, ist das schon eine ganz kleine Enttäuschung. Also ja. Es rechnen jetzt nahezu alle und nicht nur Piraten damit, dass das was wird. Und das wäre dann in der Tat, wenn die Wähler jetzt doch zu Hause bleiben am Sonntag, wäre das auch dementsprechend katastrophal, glaube ich. Ja, umgekehrt, diese 9% sind natürlich irgendwie wahrscheinlich nicht realistisch, sagst du richtig, aber halt auch total abgefahren. Ja, da wollte ich gerade einhaken, weil plötzlich reden wir nicht mehr drüber, kommen die Piraten ins Parlament, sondern welchen Impact kann dieses Wahlergebnis haben? Ja. Und jetzt stellen wir uns mal vor, fiktive 9% kommen, werden es dann zum Schluss. Das ist natürlich schon, da wird natürlich die Republik schon ein bisschen aufgerüttelt. Mhm. Weil die kann man nicht einfach ignorieren. Da kann man nicht sagen, das sind jetzt 5% von einer Protestpartei, die kicken wir jetzt gleich wieder aus dem Landtag raus. Sondern ich glaube, da wird es eine sehr, sehr wache Reaktion der Politik auch auf die Themen und auch auf die Kernthemen wiedergeben. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auch nochmal die Petition mit der Vorratsdatenspeicherung gesehen haben. Ja. Weil plötzlich denken sie sich doch dann auch, okay, wir wären jetzt vielleicht mit denen so umgegangen, wir lassen es unter den Tisch fallen und so. Aber wenn du dann plötzlich so eine Piratenpartei in Berlin im Nacken hast, also mir so als Anti-Netzpolitiker wär jetzt ein bisschen gruselig. Sicherheitspolitiker ist das Fachwort. Nackt-Scanner-Sicherheitspolitiker. Ja, das ist auf alle Fälle spannend, was auch wirklich dann jetzt im Endeffekt dabei rauskommt. Es ist ein Puzzleteil. Es wäre für die Themen, die da alle so angeschnitten werden, bestimmt gut, weil es auf alle Fälle zu irgendeiner Form von Diskussion führt darüber, über die Themen, die bei denen die Berliner eine klare Meinung vertreten schon und auch wahrscheinlich darüber hinaus dann, weil sobald sie dann mal Abgeordnetenhaus ist es in Berlin? Berlin ist es Abgeordnetenhaus. Genau. Sitzen, dann werden sie sich da auch ein bisschen einarbeiten und auch noch andere Sachen aufploppen. Also es wird auf alle Fälle sehr, sehr spannend werden, ob das ein bisschen, ob sie es schaffen, wirklich dann bundesweit Relevanz zu schaffen für die Partei. Aber so oder so wird es ein spannendes Ding zu beobachten. Also alleine die Auseinandersetzung, die gezwungene Auseinandersetzung mit den Piraten, jetzt schon im Wahlkampf und sicherlich auch nach der Wahl, das wird uns allen, egal welcher Couleur, in der Netzpolitik gut tun. Ja. Ja. Ja. Ja, genau. Und ihr fahrt dahin. Ja, also es wird keine Live-Berichterstattung geben, schätze ich, aber wir sind auf jeden Fall da und schauen mal, wie das so abläuft. Ich denke, das ist, ja, ich meine, man muss sich auch darauf vorbereiten, dann so in 20 Jahren in so bei RTL Internet in wo so einer, warst du als wo die warst Piraten? Genau ja, ja. Wo warst du als das passiert ist und haha da habt ihr alle noch lustige Nerd-Shirts angehabt und ja Hipster ist ja jetzt gerade wieder eure dritte Retro-Welle. Ja, da muss man ja was zu erzählen haben. Ich bin sehr gespannt, wie das ist. Ich so richtig auf einer Wahlparty, ja, war ich zwar schon mal, aber ja, nicht bei so einer bedeutenden Sache. Also am ehesten als politisch einschneidendes Erlebnis war da noch 98 die Abwahl von Kohl. Mhm. Das ist mir noch am ehesten im Gedächtnis geblieben. Und ja klar, Obama die Wahl. Also das sind so die beiden politischen Ereignisse, wo ich mich auch noch dran erinnere, was habe ich gemacht und das ein bisschen also, genauer. Wir betreiben quasi Geschichtstourismus. Ja. Ja, wir schauen uns das mal an und werden dann auch berichten können. Es wird wahrscheinlich ziemlich einen Rummel geben, weil die Presse stürzt vielleicht sich halt. Vielleicht bist du dann eh schon im Fernsehen. Ja. So im Hintergrund. Kannst du ja so irgendwie so. Ja, dann werde ich über. Also auf Facebook sind es, glaube ich, so momentan 200 irgendwas Gäste und ich habe gehört, 78 akkreditierte Journalisten schon. Und ein ARD, ein ARD-Ü-Wagen. Ja. Oh ja, dann gib mal gute Interviews. Ich fände schön, wenn am Ende dann noch die FDPler vorbeikommen und einen mittrinken. Ja, nee. Ich glaube nicht. Aber vielleicht die Julis. Ja. Die FDPler haben doch genug damit zu tun, ihre Schnittchen aufzuessen. Die haben doch viel zu viele Schnittchen. Tja. Aber so Hotelnahrung ist doch gar nicht verbilligt. Stimmt. So, ja, ist die Frage ist, Mehrwertsteuersatz, alles bis auf Hotelnahrung. Genau. Nee, die Frage ist auch, Hotel-Catering, wie viel Mehrwertsteuer? 19%. Bist du sicher? Ja. Die Übernachtungen sind günstiger geworden. Und ja, aber Lebensmittel. Ja, die Lebensmittel selber, aber die werden ja durch eine Arbeitsleistung. Seid ihr auch so interessiert wie ich? Die werden ja durch eine Arbeitsleistung veredelt. Oh, okay. Das mag sie ja. Also, wir gründen jetzt eine Partei, die sich dafür einsetzt, Hotel Catering, egal. Auf jeden Fall, wir sind in Berlin, wir erzählen davon und das soll es dann auch erstmal wieder gewesen sein mit dem ganzen. Genau. Gedöns. Bla, Gedöns. Kommen wir zu wichtigen Themen, kommen wir zu Facebook. Ja. Ja. Ja, eigentlich ja. Mein Ding, aber ich habe es ja nicht angeguckt. Also ich asynchrones Following auf Facebook. Ja, ist jetzt neu. Lange angekündigt. Ich glaube, asymmetrisch ist der. Ja, asymmetrisch. Aber irgendjemand hat asynchrones geschrieben. Ich glaube, das habe ich aus dem Blogbeitrag von Amazon übernommen. Nee. Mit dem asynchronen. Okay. Ja. Asymmetrisches Following. Also ich habe mich auf Facebook eingeloggt, nachdem ich das gelesen habe. Und da war alles wie immer. Ich habe dann ein bisschen meine Einstellungen gesucht, habe nichts gefunden und deswegen, Martin, erzähl du mal was über. Ich bin der Einzige, der es tatsächlich gesehen hat, ja. Und auch nur, weil in meiner Timeline halt so aufgetaucht ist: so, Max Winde kann man jetzt abonnieren. Lass du dich doch auch abonnieren oder mach dich abonnierbar. Ja, und also Subscribe ist das Ding, glaube ich. Ja, genau, Subscribe. Oder Subscription. Und dann habe ich da geklickt und dann konnte ich halt sagen, ob man mich abonnieren darf. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann abonniert mich halt. Und das ist halt so dieses asymmetrische Befreunden, das jetzt Facebook neu hat, nämlich dass man jetzt Leute subscriben kann. Ja, und die Subscribers, die sehen alle Nachrichten, die du öffentlich postest. Genau. Du kannst ja ähnlich wie bei Google Plus einstellen, wie, also wer die Nachrichten fängt. Genau, also du kannst die Liste einstellen, auf die du posten willst quasi. Die Listen sind ja im Zuge des Updates, das da gefahren wurde, auch nochmal prominenter geworden und sind jetzt nochmal aufgeklappterweise links in der Bar drin. Und du kannst eben auf diese Listen posten und wenn du da Public postest, dann sehen das halt auch alle deine Subscriber und du kannst in den Subscription Einstellungen, wenn du die anschaltest, kannst du auch noch einstellen, ob denn auf deinen Public Posts jeder kommentieren darf oder nur Freunde oder Freunde von Freunden. Okay, und findet man diese Einstellung auch abseits von einem Max Winde Link? Ich weiß es nicht. Ich kann, ich habe es jetzt auch nur bei Max Winde gesehen, aber man kann sagen, er ist sehr erfolgreich, er hat einen Abonnenten. Yeah, ich habe noch keinen Abonnenten. Und das Problem ist ja, du kannst ihn wahrscheinlich nicht abonnieren, wenn du schon mit ihm befriended bist, oder? Doch, ich kann. Ja, aber nee. Ich kann Abonnements zulassen drücken auf seiner Seite, weil auf seiner Seite hat er Abonnenten und dann musst du praktisch auf die Abonnenten gehen von Max Winde. Die kannst du ja anzeigen, weil die sind ja öffentlich. Mhm. Und dann kann man Abonnements zulassen drücken und dann... Hättest du auch auf meine Seite gehen können, weil ich habe das ja auch schon gemacht. Ja, das ist auch gemacht. Also okay, und dann Max kann man sagen... ist der Schlüssel zum Abonnieren. Kommentare. Sozusagen, ja. Schön groß an der Stelle. Lass mich raten, du hast Kommentare Nein gemacht bei dir? Natürlich. Denkst kann du man auch degraden jetzt? Degraden. Also Freunde, die man eigentlich zum Abonnieren so befreundet hat. Ja, du kannst ja schon. Nein, also das ist ja das Lustige. Man kann ja schon länger Freunden einseitig unfollowen. Also ohne, dass sie es mitbekommen. Ja. Ja. Man kann sie muten in der Timeline, meinst du? Nein. Man kann unfollowen, ohne dass. Also sie bringen es halt wieder mit, wenn du wieder befreundet wirst oder wenn du deine Freunde halt public hast. Aber so an sich. Man kann sich so sneaky. Kann man seit einer gewissen Zeit da auch rumsneaken. Aber man kann die doch bestimmt auch so einstellen, dass sie nur noch Öffentliches lesen können. Ja. Mhm. Das Schöne an den Facebook-Einstellungen ist ja, dass sie gar nicht so aufdringlich sind. Und gar nicht so einfach zu verstehen. Und irgendwo versteckt. Ja. So, ich schreibe jetzt hier. Also ich werde Facebook in meinem Leben nicht mehr verstehen. Nee. Und es wird halt auch immer komplizierter. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr verstehe von Facebook, sondern es wird halt einfach immer anders und ich verstehe immer andere Teilbereiche davon. Und das ist das ein bisschen, mir ist das letztens aufgefallen, also Twitter ist VI, ja, und Facebook ist Emacs. Ja, Facebook ist halt irgendwie alles und the kitchen sink. Ja, irgendwie da ist so irgendwie das Schweizer Armeetaschenmesser mit der Pinzette und dem Fernglas und der Motorsäge und irgendwie alles, aber nichts richtig davon. Genau. Aber das ist eine gute Strategie, um ja, das ist sozusagen Privacy through Obfuscation. Sozusagen, ja. Oder umgekehrt. Networking through, also ja, also ich glaube, das ist die Art und Weise, wie sich Facebook den Freischein holt, einfach zu machen, was sie wollen. Weil ihr keiner mehr versteht, was er das tut. Lass dann, wo hast du alles einstellen. Kontrollverlust. Nee, im Zuge dessen ist dann irgendwie auch noch jetzt vorgestern Skype 5.4 für Mac rausgekommen. Und das sieht jetzt wieder ganz anders aus als vorher. Ja? Also falls man irgendwie die UI vorher scheiße findet, findet man sich jetzt wahrscheinlich auch noch scheiße, weil so anders sieht es nicht aus. Okay. Aber sie haben ein bisschen aufgeräumt und sie haben halt irgendwie diese Facebook-Integration, die sie jetzt mit unter Windows schon länger haben und auch angekündigt haben, wo wir auch drüber geredet haben vor ein paar Folgen, haben sie jetzt in den Mac-Client auch eingebaut. Okay. Und du hast jetzt in dem Mac-Client, wenn du den aufmachst, hast du so ein Skype-Homepage quasi. Mhm. Und da sind jetzt die ganzen Facebook-Postings auch drin. Also das Skype ist jetzt mehr oder weniger ein Facebook-Client. Und zwar gar nicht so schlechter eigentlich. Auch ein Facebook-Chat-Client? Ja. Also, Skype ist jetzt ein Facebook-Chat-Client. Das heißt, ich kann so auch PC-Leuten sagen, willst du einen Chat-Client, kannst du Skype laufen lassen? Ja. Und dann kannst du auch in einem Programm chatten und nicht auf so einer Webseite mit so extra Fenster und immer so komisch. Mhm. Aber halt anders komisch, oder? Anders komisch, ja. Aber Skype halt. Ja. Okay. Und also so an sich, dieses neue Skype, das hat ja irgendwie nicht wahnsinnig viel gutes Feedback und zu Recht bekommen. Mhm. Aber so als Facebook-Client taugt es eigentlich ganz okay. Okay. Es hat so ein bisschen diesen Ansatz, wie ist dieses Social Network Dings, das du lange benutzt hast? Eventbox und dann Socialite. Genau, Socialite. Es fühlt sich so ein bisschen Socialite-ig an. Mhm. Fehlt noch ein bisschen Twitter. Ja, nee, lieber und nicht. Google Plus. Ja, nee, lass mal. Ist schon ganz gut so. Also könnte man nicht Fernsehen einbauen? Es wächst zusammen, was zusammengehört. Okay. Gut, soweit zu den wichtigen Facebook-Nachrichten. Wir kommen jetzt noch zu zwei. Das hat mich total erinnert an diese Wahlberichterstattung vom Kafka damals. So, gibt's was Neues auf Facebook? Gibt's genau, was Neues genau. Auf Twitter? Was sagt denn unser Onliner? Ja. Was gibt's Neues auf Facebook? Neues auf Audioboo gibt's auch, und zwar folgendes. Hallo Fanboys, hier ist Tom aus Berlin. Zwei Fragen habe ich an euch. Erste zu Lion, wo ist denn das Lutschbonbon oben rechts im Finder hin? Das braucht man doch. Kann ich das wieder haben? Zweite Frage ist zur Update-Politik von iOS-Geräten von Apple. Wie ihr vielleicht wisst, werdet ihr auch gerne in der Android-Community gehört. Dort sind wir ja nach wie vor geplagt von keinen Updates, die eben nicht ankommen oder ewig brauchen. Wieso geht das bei Apple so schnell, wenn sie sagen, jetzt haben wir hier den Fix für die PDF-Lücke und 3 Stunden später habe ich sie auf meinem Gerät und kein Vodafone oder Verizon kommt an und sagt, Moment, das müssen wir erstmal 3 Wochen testen. Vielleicht könnt ihr ja ein bisschen Insiderwissen da sagen, vielleicht kann man auch noch was lernen. Gut, super Podcast, viele Grüße aus Berlin, tschüssi. Ja, schöne Grüße zurück nach Berlin. Ja. Das Lutschbonbon ist weg. Weg. Das ist verstorben für immer, ausgetrocknet und weg. Jetzt wird sich der andere denken, hä? Was ist Lutschbonbon? So früher gab es rechts oben im Fenster einen kleinen Knopf, mit dem konnte man die Toolbar ein- und ausschalten. Und wenn man es mit Alt oder Command gedrückt hält, Uli möchte mich wieder korrigieren oder ja, man kann es nachlesen, dann alt, konnte man dann auch praktisch die Darstellung verändern und also zum einen die Darstellung verändern oder customizen. Also das sind so Command zwei Shortcuts. Halten, Command halten war, glaube ich, custom, also verändern und Alt-Command war Toolbar. Also die Symbolleiste eben, ja. Anpassen. Und das alles gibt es unter Lion nicht mehr. Die Symbolleisten gibt es natürlich trotzdem noch. Wie kommt man da jetzt hin? Ein Kontextklick in die Symbolleiste, wenn sie offen ist, macht ein Kontextmenü auf, wo man auch die Symbolleiste verstecken kann. Und ich glaube sogar, ein Kontextklick auf die Menüzeile geht auch, um sie wieder aufzuklappen. Weiß ich jetzt aber nicht sicher. Hm. Aber das Lutschbonbon ist weg. Ja. No. Es sei an der Stelle betrauert, ja, aber kann man nichts machen. Zum Thema, warum dauert das bei Apple nicht so lange? Die Antwort steckt ja in der Frage. Die müssen nicht irgendwie erstmal zu den Providern rennen und gegebenenfalls sogar auch erstmal zu den OS-Customizern rennen und die dann zu den Providern, sondern die machen halt einfach und klar brauchen die dann irgendwie auch noch ewig lange, um einen Security-Fix rauszuhauen, aber das liegt halt dann alles nur an Apple und ansonsten an niemanden. Ja, da ist irgendwie weniger Overhead da, vor allem was unterschiedliche Firmen angeht und dementsprechend geht es schneller. Okay, ja. Ja. Ja. Ja. Die wollen es halt auch, aber die Update Alliance von Google ist wirklich... Ah ja, die Update Alliance, da ist irgendwie nicht viel rausgekommen dabei. Ja. Aber dafür entwickeln sie jetzt Dart. Jetzt macht er so ein Fass hier noch auf. Da wollte ich nicht hin. Entschuldigung. Ja, nee. Ja. I jumped the shark. Das ist so schön. Genau, aber wir haben noch einen zweiten Kommentar. Hallo, hier ist der Sascha aus Altenstadt und ich dachte, ich gebe euch mal ein paar Spieletipps. Und zwar wollte ich euch wieder mal die Spiele von Kairosoft nahebringen, die sich ja damals schon mit Game Dev Story hervorgetan haben. Diesmal geht es um die Spiele Grand Prix Story und Mega Mall Story. Meine Kinder sind vor allem angetan von Mega Mall Story, weil es ziemlich einfach ist vom Spielprinzip. Man baut seinen Tower aus mit seinen Geschäften drin. Wesentlich besser als Tiny Towers vor allem, meiner Meinung nach. Und man kann da auch wieder alles aufleveln und weiterentwickeln. Und ist aber sehr einfach gehalten und in 2D-Ansicht. Das heißt, es ist nicht zu komplex. Mir persönlich gefällt noch viel besser Grand Prix Story. wo man einen Rennstall von klein bis zum Formel 1 Leben managt und da eine ganze Menge entwickeln und ausrüsten, Leute einstellen und so weiter und so fort, eben in typischer Kairosoft-Manier. Gefällt mir persönlich am besten von allen Kairosoft-Spielen, und aber prinzipiell sind alle sehr zu empfehlen. Weiter so machen und viel Spaß noch. Ja, danke. Passt ja auch wunderbar rein zur Front Story vorher. Ich habe es auch schon kurz erwähnt. Ja. Grand Prix Story gibt es ja für Android, glaube ich, schon länger und eben seit kurzem auch fürs iPhone. Und Big Mall oder Giant Mall, Huge Mall, was war das, gell? Oh, ich hatte es gerade offen. Dings Mall. Also für einen Moment habe ich gerade gehofft, dass man da mit Stefan Raab ein Star für Oslo suchen kann. Ja, ja, bei Grand Prix Story habe ich mir auch gesagt. So, seid ja so verdorben. Aber leider dann doch nicht. Ich muss sagen, mir hat Game Dev Story, fand ich eine nette Idee, aber so, mir war zu wenig Spiel drin. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen zwei anders ist. Also wenn einem Game Dev Story gefallen hat, dann ist es, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die anderen zwei sicher was für einen sind. Ansonsten habe ich nicht, hast du es gespielt? Oder ist, na gut, also Game Dev Story hat mir gefallen wegen des Themas. Hm, ja. Insofern bin ich mir da nicht so sicher, aber tja. Aber Empfehlung, wenn euch solche lustigen Wirtschaftssimulation ist an der Stelle auch falsch, aber sowas wie Hanse früher Sim irgendwas eigentlich, ja. Es ist eigentlich, im Prinzip ist es halt Sim Game Developer und Sim Mall und Sim Formel 1. Ja. Bundesliga Manager. Egal. Gut, das waren die Audio-Kommentare. Ach, übrigens, die iPad-Apps von sind gerade kostenlos für 2 Tage. Von? Von, oh nein, Quatsch, warte. Ich habe jetzt nach Story, recherchiert. Entschuldigung, ich nehme alles zurück, das ist ein ganz anderer Developer. Ja, aber eine gute Überleitung, weil, was nämlich gerade umsonst ist, und noch bis zum 20.09., sprich, das dürfte sein der Dienstag, der Mittwoch, irgendwie sowas. Ja, Pi mal Daumen, der Mittwoch. Wievielte? 20. Egal, wenn der 20. schon vorbei ist, wisst ihr eh, dass der 20. schon vorbei ist. Ansonsten, bis dahin ist Portal noch umsonst, und zwar das erste Portal. Ach, hier, was ich mir vor 2 Wochen gekauft habe, aber es ist auch bereue, dass ich es gekauft habe. Das ist nämlich der wesentliche Punkt. Wenn ihr das jetzt immer noch nicht gekauft habt und immer noch nicht gespielt, ja, dann schämt ihr euch jetzt erstmal ein bisschen und dann geht ihr zu Steam und klickt euch das da umsonst und spielt das. Weil muss man gespielt haben, das ist ein Stück Computerhistorie mittlerweile und das lohnt sich auch wirklich. Du kannst dich dafür verbürgen. Und wenn ihr es nicht schafft bis zum 20., dann geht ihr in den Steam Store und holt es euch für Geld. Ja, aber das könnt ihr vermeiden, wenn ihr das jetzt vor dem 20. macht. Insofern doppelt plus gut. Super. Ja. Jo. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Und damit sind wir am Ende der Fahnenstange angekommen. Und können uns eigentlich nur noch verabschieden, bevor hier seltsame Musik läuft und euch in die Abendstunden oder was auch immer für Stunden gerade bei euch herrschen. Vielleicht auch frühen Morgen. Geleitet. Ja, es war wie immer ein Vergnügen. Ja. Und bis die Tage. Ciao, ciao. George Lucas, your movies have made millions of dollars. You, a king of Hollywood. What I want to know is, what is next for George Lucas? I'm going to Disneyland. And then I'm building a ride. Oh, Marshmallow. What I really want to do is start making smaller, more personal films. Be careful, George. What? George, what's going on? Oh, my God. What's going on? Where am I? Let me out of here! Let me out of here! George Lucas's Star Wars prequels have received terrible reviews from the critics and sparked rage amongst the Star Wars fan base. That's not me. That's impossible. Hollywood insiders are questioning whether George Lucas has become totally lame. No! When I heard about midichlorians, only one thought kept me going. Find the man who made the prequels. and destroy him. The game had changed in 20 years. I'm a businessman on my cell phone! Cell phone? So you're saying the guy shot the whole thing on green screen, John Williams? This was a systematic takedown. The corruption is deeper than anyone can imagine. I saw them do the same thing to Brett Favre. Brett Favre? This is gonna require a team of old friends. Princess Leia. Short Round. Okie dokie, Mr. Lucas. And Chewy. Georgie boy has escaped. I suspect we might be able to do something about this. You're still gonna have fun. They're gonna come at you from all angles, George. Spielberg, when they struck me down, I became more powerful than they could possibly imagine. Give me the answer, you bastard. How do you take down an empire like that? You shoot first. I like the new Indiana Jones movie. Welcome to the Temple of Doom! Damn! I can't get past the fireball! Oh, no. Fear leads to anger. Shoot him. He's the imposter. Anger leads to hate. Jesus Christ, they're just movies! Hate leads to an ass kicking! I'm not afraid. You will be. Please, I got a wife and kids! Ah! It's okay, George. Even good directors make bombs once in a while. Misa? Her mind go boom. I should have known it was you. Spock.